das eine Satellitenantenne? Ja, klar. Damit kriegt man die Programme aus der ganzen Welt. Schlaubeerer! Was haben die denn gerade drauf? Guck doch mal. Guck's euch ruhig an. Jetzt geht's los. Ab geht die Post. Oh, my God.